SWR 2 Wissen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift bilden den der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes. Das verkündet das Zweite Vatikanische Konzil im Jahre 1965. Evangelische Christen präsentieren die Bibel heute gerne zeitgemäß locker. Aufwühlende Dramatik, berührende Poesie, tiefgründige Weisheit. Und mehr als das. In dramatischen Ereignissen entfaltet sich, was Gott mit den Menschen vorhat. Wer die Bibel liest, findet Wahrheit. Darum ist die Bibel das spannendste Buch. Jesus und andere Göttersöhne. Die Entstehung des Neuen Testaments. In der Reihe Heilige Schriften hören Sie eine Sendung von Rolf Kanzen. Im Zentrum des Neuen Testaments stehen die Evangelien. Lange Zeit präsentierten die Kirchen die Evangelisten als Augenzeugen des Lebens Jesu. Noch gibt es Theologen, die darauf bestehen, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und wenn nicht alle, so doch wenigstens einer oder zwei von ihnen, persönliche Begleiter Jesu waren, dass also ihre Aufzeichnungen authentisch dessen Leben und Lehre wiedergeben. Diesen Eindruck erweckt der Text auch selbst. In der Schlussbemerkung des Johannesevangeliums heißt es: Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Inzwischen ist es in der kritischen Forschung klar, dass kein einziges der vier Evangelien auf einen Apostel, das heißt einen unmittelbaren Schüler oder wie man traditionell sagt, Jünger Jesu zurückgeht, dass diese Schriften alle später entstanden sind. Der Theologe und Religionswissenschaftler Bernhard Lang lehrt an der Universität Paderborn. Vorher war er in den USA, Frankreich und Schottland. Die anderen Evangelien, also das Matthäusevangelium, das Lukasevangelium und das Johannesevangelium, sicher frühestens in der ersten Generation nach dem Jahr 70 nach Christus. Die Verfasser der Evangelien hatten nicht den Anspruch, Heiliges zu produzieren. Ihren sakralen Status erhielten die Texte erst später. Neben den neutestamentlichen Evangelien existierten zahlreiche andere, sowie weitere fingierte Apostelbriefe und von Gott persönlich diktierte oder inspirierte Offenbarungen. Sie avancierten aber nicht zur Heiligen Schrift, weil sie keine Aufnahme in den biblischen Kanon fanden. Kanonisierung ist immer auch eine Verlustgeschichte, ist immer auch nicht nur Verlust an Vielfalt und Buntheit, sondern Verlust an sozusagen gegensätzlichen Motiven, an antagonistischen Elementen in einer größeren, noch nicht so vereinheitlichten Bewegung. Thomas Machow ist Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin und spezialisiert auf das kulturelle und weltanschauliche Umfeld der Bibel, vor allem des Neuen Testaments. Die Kanonisierung führte dazu, dass andere in den ersten vier Jahrhunderten gelesene Texte verschwanden. Sie wurden vergessen, theologisch besonders missliebige wurden später verboten, verbannt und verbrannt. Fragmente fand man Mitte des 20. Jahrhunderts wieder. Das ist eine Ausschaltung aber auch von missliebigen Motiven und Intentionen. Also wenn Petrus zu Jesus sagt, warum küsst du die Maria Magdalena sehr viel öfter auf den Mund als uns, war das offenbar ein Wort, das man nicht so gerne im Neuen Testament wiederlesen wollte. Die Kanonisierung, da sind sich kritische Bibelwissenschaftler und Kulturwissenschaftler einig, war ein langer und schwieriger und letztlich nicht detailliert rekonstruierbarer Prozess. Für Bernhard Lang ist vor allem die Tatsache wichtig, dass am Anfang die mündliche Überlieferung stand. Eine schriftliche war überflüssig, wegen der bald stattfindenden Wiederkehr Jesu. Da waren sich die ersten Christen ganz sicher. Aufzeichnungen wurden erst später nötig. Bernhard Lang. Anlass gab wohl in erster Linie der Umstand, dass eine